Guten Abend. Ich bin Kit Paul aus Berlin. Und? Ich bin Paul van Dyken, bin auch aus Berlin. Und davor die neue Paradise 3001 Beautification. Das war die neue Future auf Strictly Rhythm, Inside Out. Von Strictly Rhythm to und das ist No Ferrini Solution EP Volume 1. Ein wundervolles Mitbringsel von mir aus London. Als ich da war, haben alle geschrien. Bei dieser Platte jedenfalls, egal in welchem Club man war, wo man sie gehört hat, überall haben sie geschrien. H-Bam Yassi heißt sie und sie ist einfach auch richtig toll. Classics. Classics. Auch informiert, wie das Stück heißt. Semper Symphony. We'll be right back. Das war die neue auf MSF. MFS. You Made im Paul van Dyk Remix. Ich bin Kid Paul und jetzt geht's ab.

beinahe eine Stunde im Radio. Paul und Paul aus Berlin. Heute Abend. Kid Paul und Paul van Dyk, Dub Machine im Omen. Ab 23 Uhr. Night Classics. Prejudice aus Frankfurt. Die nächste Platte heißt genauso wie das, was wir niemandem wünschen: den Trip auf LSD. Flying. 4 Minuten bis zum nächsten Cut. Bis dahin, Pigeon Pie Records, La Camorra Nummer 1. Sieht richtig lustig aus, da ist so ein kleines Küken auf dem Teller und ein dicker, fetter Mann, der isst das Küken. Lustig. Vielleicht wäre Vegetarian Records ein besserer Name gewesen. Was ist Liebe? Also in dem Fall auf jeden Fall nicht das, was da vorne auf diesem kleinen Label Aufkleber ist. Die Sache mit dem Entchen, das geht mir echt nah. Auf die Schnelle mit uns noch so kleine, nette Sachen fertigzustellen für heute Abend. Monika Diegel, X Radio for You, Berlin. Finny Tribe, 101,93. Thank you. faul, verabschiede mich jetzt. Ich fahre ins Bomen, damit wir dort pünktlich um 11 starten können. Die Dub Mission ist da heute Nacht und Paul van Dyk bleibt hier und macht weiter. Schönen Dank, Paul. Bei dieser Platte sind dann reine Namensähnlichkeiten. Irgendwie nicht beabsichtigt, Submission. Nein, Quatsch. Dub-Commission. Submission war was anderes. Lost in House auf Hubba. Bubba. We'll be right back. Classics. Oh, be free, free to live our life, live it in harmony. To live our life, live it in harmony. One day we'll all be free, free to live our life, live it in harmony. Junkies laufen. Das Pfeifen gehört nicht dazu. One day. Thank you. Eigentlich ohne Worte. Welcome to the club. We'll be right back. Thank you. die neue. Auf dem wahrscheinlich momentan erfolgreichsten britischen Label. Tenth Chapter, also ähnlich jedenfalls. Also steht 10 und TH, was auch immer das heißen mag, und Product heißt das Stück. Wieder eine der wundervollen Platten, die aus England zu uns herüberschwappen. Urban Hype, früher mal auf XL Records, jetzt wesentlich softer und wesentlich angenehmer, wie ich finde. Auf Phase 2 Records, ein Unterlabel von Pulse 8. Und das Stück heißt Living in a Fantasy. Why don't you give us your old song? Hm? You mean right now? 23.30 Uhr, H3 Radioservice. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen gebietsweise Schneefall, Schneeglätte und überfrierende Nässe. Davon betroffen sind auch die Autobahnen. Thank you. Dubmaschine im Omen. We'll be right back. Also wir werden uns dann heute Abend entsprechend bemühen, dass ihr es alle fühlen könnt. Dasselbe tut Joe Jam im XS und nicht zu vergessen dann auch noch am Mittwoch, dem 3.3. in entscheidender Form und Verfassung Miss Jux aus Eindhoven im Parkcafé Wiesbaden. Toll. Die kleine Blonde. Schon eine tolle Frau. Nicht zu vergessen, dass sie natürlich auch fantastisch auflegen kann, wie sie es, ich glaube, auf der Mayday bewiesen hat. Und dann im Parkcafé am 3.3. heute Abend Dubmischen im Omen. Seit mittlerweile knapp einer Stunde mit Get Bowed. Und ich fahre dann auch gleich hin. Und dann wird es hoffentlich richtig lustig heute Abend. Yeah. Gott, Gott, Gott.